Deutschlandfunk. Deutschland heute. Ihre politischen Gegner werfen der AfD gerne nicht nur Rechtspopulismus vor, sondern immer wieder auch eine angeblich große Nähe zu Rechtsextremismus und rechtsextremen Positionen. Davon versucht sich die Partei allerdings auch immer wieder demonstrativ abzugrenzen. Unter anderem auch mit einem Parteiausschlussverfahren gegen die schleswig-holsteinische AfD-Landesvorsitzende Doris Sein-Wittgenstein. Ihr wird die Mitgliedschaft in einem rechtsextremistischen Verein vorgeworfen. Die AfD-Fraktion im Kieler Landtag hatte Sein-Wittgenstein deshalb auch schon Anfang Dezember aus ihrer Fraktion ausgestoßen. Jetzt tritt sie vom AfD-Vorsitz zurück. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten Johannes Kulms. Herr Kulms, Fraktionsausschluss und der Start des Parteiausschlussverfahrens, die liegen schon ein paar Wochen zurück. Warum hat Sein-Wittgenstein denn eigentlich erst jetzt ihren Rücktritt als Landeschefin erklärt? Ja, das haben sich in der Tat sehr viele gefragt, Herr Römermann. Da sagen auch viele, das ist natürlich alles sehr überfällig. Man wusste schon lange, muss man dazu sagen, dass Doris von Sein-Wittgenstein eine Politikerin ist, die dem rechten Parteiflügel zugerechnet wird. Die hat ja vor einem knappen Jahr, wäre sie um ein Haar Bundesvorsitzende der AfD geworden. Man wusste also, das ist eine Politikerin, die steht für eine stramme Position. Aber in den letzten Wochen, da sind dann eben diese massiven Vorwürfe aufgetaucht, vor allem eben die Unterstützung für den als rechtsextremistisch eingestuften Verein Gedächtnisstätte e.V., ob sie am Ende auch wirklich Mitglied war oder nicht, da gibt es widersprüchliche Angaben. Kurz vor Weihnachten gab es dann auch noch Vorwürfe, dass ein Mitarbeiter der AfD-Fraktion im Kieler Landeshaus Doris von Sein-Wittgenstein bezichtigt hat, in seiner Gegenwart den Holocaust geleugnet zu haben, also schon harter Tobak. Da sehen wir also, der Druck ist gewachsen und gestern nun, da hat Doris von Sein-Wittgenstein eben eine Erklärung veröffentlicht und darin auch ihren Rückzug von der Landesspitze angekündigt und sie sagt, das Bild, das derzeit in der Öffentlichkeit von ihr gezeichnet werde, das mache einen Verbleib im Amt als Landeschefin unmöglich. Das heißt, ohne das Amt oder die Partei Schaden nimmt. Und sie schreibt auch, dass bereits am 19.12., also kurz vor Weihnachten, sie von dem Posten Abstand genommen hat. Allerdings möchte sie eben im Hinblick auf ein schwebendes Verfahren keine Erklärung zu den jetzt gegen sie erhobenen Vorwürfen abgeben. Das hat sie gestern nochmal klargestellt. Was bedeutet denn dieser Rücktritt für die AfD in Schleswig-Holstein? Also vor allem denke ich hier, ihre früheren Fraktionskollegen im Kieler Landtag, die werden jetzt aufatmen, weil es ist schon seit vielen Monaten eben so, dass das Verhältnis zwischen von Sein-Wittgenstein und eben den vier anderen Fraktionsmitgliedern vollkommen zerrüttet waren. Anfang Dezember ist ja eben diese Unterstützung von ihr bekannt geworden für den Verein Gedächtnisstätte e.V. Und da hat sich dann eben die Fraktion entschieden, von Sein-Wittgenstein auszuschließen. Und der AfD-Fraktionschef Jörg Nobis im Kieler Landtag, der hat das unter anderem so begründet. Öffentliche Sympathie- und Unterstützungsbekundungen für einen Verein, dessen Mitglieder den Holocaust leugnen oder relativieren, laufen dieser Grundposition unserer Fraktion diametral entgegen. Wir wissen, das Ganze passiert in einer Zeit, in der es ja in der AfD viel Unruhe gibt bundesweit, eben wegen einer möglichen Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Und trotzdem ist die Frage, ob jetzt diese Entscheidung wirklich für Ruhe sorgt bei der AfD. Einmal hat Jörg Nobis, der Fraktionschef, gestern via Facebook erklärt, eigentlich hätte Frau von Sein-Wittgenstein wirklich aus der Partei austreten müssen, um Schaden abzuwenden. Und dann muss man auch sagen, dass der Landesvorstand einfach hier oben in Schleswig-Holstein sich sehr lange hinter Frau von Sein-Wittgenstein gestellt hat. Und Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, es gibt ein Parteiausschlussverfahren gegen sie, was eben der Bundesvorstand in Berlin angestrebt hat. Das wurde Mitte Dezember entschieden. Da muss jetzt ein Schiedsgericht drüber befinden. Aber auch da ist ja noch vollkommen offen, ob sie am Ende wirklich aus der Partei ausgeschlossen wird. Das kann ja auch am Ende darauf hinauslaufen, dass sie am Ende doch drin bleibt. Sind denn damit jetzt tatsächlich alle Verbindungen zwischen der AfD und Sein-Wittgenstein gekappt oder gibt es dann eben trotzdem noch Verbindungen? Ja, wie gesagt, also es muss jetzt erstmal geprüft werden, ob sie wirklich aus der Partei dann auch ausgeschlossen wird. Und natürlich ist es so, dass irgendwie auch weiter ihr Name mit der AfD auch verbunden bleibt, trotz jetzt dieses Ausschluss aus der Fraktion. Das haben zumindest auch die anderen Parteien schon in den letzten Wochen im Kieler Landtag klargestellt. Ralf Stegner zum Beispiel, der SPD-Fraktionschef, der hat den anderen Fraktionsmitgliedern von der AfD doch eigentlich vorgeworfen, man hat gemeinsame Sache gemacht mit Frau von Sein-Wittgenstein, allein dadurch, dass man sie so lange in ihren Reihen geduldet hat. Auf jeden Fall steht fest, sie bleibt noch weiter im Landtag, denn sie behält ihr Mandat als fraktionslose Abgeordnete. Das hat sie kurz vor Weihnachten nochmal klargestellt. Johannes Kulms war das mit Einschätzungen zum Rücktritt der Schleswig-Holsteinischen AfD-Vorsitzenden von Sein-Wittgenstein. Vielen Dank nach Kiel.